Erster als Ahas König von Juda war, griffen König Rezin von Aram und König Pekah von Israel Jerusalem an. Sie konnten die Stadt jedoch nicht besiegen. Zweiter als dem Königshaus Davids gemeldet wurde, die Aramäer sind in Ephraim, bekamen Ahas und sein Volk große Angst, denn sie zitterten wie Bäume im Wind. Dritter der Herr sagte zu Jesaja, geh mit deinem Sohn Shea-Jashub zu Ahas. Du sollst ihn am Ende der Wasserleitung des oberen Teiches treffen, an der Straße zum Wokerfeld. Vierter und sagt zu ihm, sei vorsichtig und bleib ruhig. Hab keine Angst und lass dich nicht entmutigen wegen dieser beiden Könige, die wie rauchende Holzscheite sind, obwohl Rezin, die Aramäer und der Sohn Remalias sehr wütend sind. Fünfter, denn Aram, Ephraim und der Sohn Remalias haben Böses gegen dich geplant. Sie sagten, Sechster, wir wollen gegen Juda ziehen, es in Angst versetzen und für uns einnehmen. Dann wollen wir den Sohn Tabels dort zum König machen. Siebter, aber der Herr, Jahwe, sagt, das wird nicht geschehen und nicht passieren. Achter, denn Damaskus ist die Hauptstadt von Aram, und Rezin ist der Herrscher von Damaskus. In 65 Jahren wird Ephraim zerstört sein, so dass es kein Volk mehr ist. Neunter, Samaria ist die Hauptstadt von Ephraim, und der Sohn Remalias ist der Herrscher von Samaria. Wenn ihr nicht glaubt, werdet ihr nicht bestehen bleiben. Zehnter, der Herr sprach noch einmal zu Ahas, Elfter, bitte um ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott, egal ob aus der Tiefe oder von oben aus dem Himmel. Zwölfter, Ahas antwortete jedoch, ich will nicht bitten und den Herrn nicht auf die Probe stellen. Dreizehnter, da sagte Jesaja, hört zu, ihr vom Königshaus Davids. Ist es euch nicht genug, Menschen zu ermüden? Müsst ihr auch meinen Gott ermüden? Vierzehnter, deshalb wird der Herr euch selbst ein Zeichen geben, eine junge Frau wird schwanger werden, einen Sohn gebären und ihn Immanuel nennen. 15. Er wird Quark und Honig essen, bis er lernt, das Böse abzulehnen und das Gute zu wählen. 16. Denn bevor der Junge lernt, das Böse abzulehnen und das Gute zu wählen, wird das Land, vor dessen beiden Königen du Angst hast, verlassen sein. 17. Der Herr wird über dich, dein Volk und dein Haus eine Zeit bringen, wie es sie noch nie gab, seit Ephraim sich von Juda getrennt hat. Er wird den König von Assyrien schicken. 18. An diesem Tag wird der Herr die Ägypter wie Fliegen und die Assyrer wie Bienen herbeirufen. 19. Damit sie alle kommen und sich in den Tälern, Felsspalten, Dornbüschen und auf allen Weiden niederlassen. 20. An diesem Tag wird der Herr den König von Assyrien benutzen, wie ein gemietetes Rasiermesser vom Euphrat, um Kopf, Bart und Schamhaare abzurasieren. 21. An diesem Tag wird jemand nur noch eine junge Kuh und zwei Schafe oder Ziegen halten. 22. Wegen der vielen Milch, die sie geben, wird er von Quark leben. Denn alle, die im Land übrig bleiben, werden von Quark und Honig leben. 23. An diesem Tag wird jeder Ort, wo 1000 Weinstöcke im Wert von 1000 Silberstücken stehen, zu Dornen und Gestrüpp werden. 24. Man wird diese Orte nur noch mit Pfeil und Bogen betreten können, weil überall im Land Dornen und Gestrüpp sein werden. 25. Die Berge, die jetzt mit Hacken bearbeitet werden, wird niemand mehr betreten, aus Angst vor Dornen und Gestrüpp. Stattdessen wird man Rinder und Schafe dorthin treiben, damit sie die Dornen zertrampeln.